Telefon, oh Telefon, mein Vertrag ist Vodafone. Telefon, oh Telefon, mein Vertrag ist Vodafone. Meine Nummer ist der 2, auf alle Netze frei. Meine Nummer ist der 2, auf alle Netze frei. Mach ich per Überweisung. Heute kommt meine Rechnung. Die mach ich per Überweisung. Telefon, Telefon. Mein Vertrag ist Vodafone. Meine Nummer ist der 2. Auf alle Netze frei. Meine Nummer ist der 2. Auf alle Netze frei. Internet-Flag. Ich liege in mein Bett, hab mein Internet-Flag. Telefon, oh Telefon, mein Vertrag ist Vodafone. Meine Nummer ist der 2, auf alle Netze frei. Meine Nummer ist der 2, auf alle Netze frei. Telefon, oh Telefon, mein Vertrag ist Vodafone. Meine Nummer ist der 2, auf alle Netze frei, auf alle Netze frei.